Pistol in der Hand, das hat nichts zu bedeuten. Ist das ganze Land, das hat nichts zu bedeuten. Doch was du willst, ich mache Beute am Nacht und chill. Smoke Blunt so wie Cypress Hill. Hat nichts zu bedeuten, aber ich kill. Du willst gar nicht wissen, was ich so mache. Du sagst, du bist ein G, nicht dass ich lache. Komm bei mir in discreet, Hauptsache ich hab ne Love so wie meine Waffe. Ob das Creed Mucke war, ich bin G's. Frag dich, was du G's. Bestimmt nicht Slim G's. Bin diese, hör die Gang. So klingt Liebe, klingt Liebe. Menschen sterben heute, heute. Das hat nichts zu bedeuten. Ich habe Bibi, steige wieder aus, bin am Bord in Bikini.